Iso, et Iso. Pizza burnt das Haus, vergiss das. Es heißt, sie lieben und fühlen, was wir sagen, zwei Vögel. In dem Beef von den Bühnen auf die Straßen, zwei Vögel. Zwei Vögel streichen die Flügel und fliegen davon. Zwei Vögel, zwei Vögel, zwei Vögel. Zwei verrückte Vögel zücken die Dödel beim Burn. Wir kennen die schönsten Tönen von Köln, bis im Ruhrgebiet hört man sie stöhnen. Man sieht uns auf Dächern und auf Cover mit Blicken, die killen. Wir verdicken die Pillen an dicke Kinder, die nicht wissen, wie man chillt. Wir brauchen pro Mann fünf Exorzisten. Ich pack fünf Texte voll mit Zahlencodes wie Autisten. Ich baue Mist, verkauf die Information an Polizisten. Sprich, verrate mich selbst, reiß Pits mit rein. Will wichtig sein oder witzig rhyme. Ich lass dich bitch nicht rein. Merchandise gibt sich nicht klein, verpiss dich ins Heim, du Tickus-Kind. Ich beute Labels mit teuren Fables aus, bis die im Minus sind. Der beste Türke lädt aus Job die Bullen ein. Ich rippe Fulltime, ich will nicht gut, ich will cool sein. Doch zur Zeit ist mehr Schuldschein als Check-F. 5% geht grad noch klar. Der Rest Deutschland bringt Texte, dich wegwerf. Bitch. Es heißt, sie lieben und fühlen, was wir sagen, zwei Vögel. Bring den Beef von den Bühnen auf die Straßen, zwei Vögel. Zwei Vögel spreizen die Flügel und fliegen davon. Zwei Vögel, zwei Vögel, zwei Vögel. Es heißt, sie lieben und fühlen, was wir sagen, zwei Vögel. Bring den Beef von den Bühnen auf die Straßen, zwei Vögel. Zwei Vögel spreizen die Flügel und fliegen davon. Zwei Vögel, zwei Vögel, zwei Vögel. Oh, oh. Ich bin so am Arsch, ich scheiß auf ewiges Leben. Wenn ich durch total verwegene Gegenden gehe und im Regen anstehe und aus der Nebel ich sehe, hört ich mein innerstes Heben noch reden. Man sollte sich nächste Bar begeben und sein Pegel annehmen. Also werde ich alle Mittel und Hebel in Bewegung legen und frag, wie viel Whisky würde in den Schädel noch gehen. Bis ich kann nichts mehr sehen, geschweige denn stehen. Gleich fängt sich alles an zu drehen und es wirklich anzunehmen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich lang zu legen. Ich werde es wieder nachts wach und dunkeln. Dabei war ich schon den ganzen Tag betrunken. Schau mein Inneres in Sack und Stass in Wunden. Rauch gegen den Schmerz, Griff und lass es funken. Verlor mein Bewusstsein in Sekunden, hab ich es jetzt wiedergefunden. Meine Augen sind verbunden, deswegen find ich den Weg nicht. War mit den Jungs auf Tour, ein Auftritt täglich. Steh mit Lenny auf der Bühne und beweg mich stets majestätisch. Wir kommen in eure Stadt und ihr seht mich. Auch wenn manche meinen, ich wär ein bisschen überheblich. Für Rap, da leb ich, leb ich, leb ich. Wir lieben und fühlen, was wir sagen, zwei Vögel. Bring den Beef von den Bühnen auf die Straßen, zwei Vögel. Zwei Vögel spreizen die Flügel und fliegen davon. Zwei Vögel, zwei Vögel, zwei Vögel. Das heißt, wir lieben und fühlen, was wir sagen, zwei Vögel. Bring den Beef von den Bühnen auf die Straßen, zwei Vögel. Zwei Vögel spreizen die Flügel und fliegen davon. Zwei Vögel, zwei Vögel, zwei Vögel. Ja, ich will keinen von euch Feiglingen grundlos beleidigen. Ihr seid mundtot und bleibt hinten. Ich will bloß Heiklingen, Rap verteidigen. Vor euch als Pinkel werde ich am Mic mit, lass ich Titten wackeln wie Seil springen. Big Air, Tot Tyson, paar Chromos und auf einmal wollt ihr ausdiskutieren. Ich seh zu viele Rapper, die zu Clowns mutieren. Ich will Cheddar und raus hier. Wir sind Checker, vertrau mir. Ich blätter im Telefonbuch und such nach Opfern. Ich werd überall gesucht und paar Koffer. Ich bin Schizo und großen wahnsinnig statt locker. Zu viele, die auf Major tun und echt den Boden spielen. Die bei Mama wohnen, so tun, als würden sie. Großen Stil mit Drogen, den ich hab keine Lust auf so ein Spiel, ich bin kein Rapper, ich bin Playboy und Stecher, frag J-Lo plus Wächter. Ihr rappt wie Pussycats, ich wie Coogee Rap, deine Crew ist wack. Was machst du mit Rap? Ich hab Blut geleckt und auf den Zug getaggt, dass ich Raps durch Boxen schmeiß, bis deine Bude brennt. Partner! Das, was ich mein, sage ich. Probleme plagen mich so sehr, dass man nichts mehr in den Magen kriegt. Die Leute fragen sich, warum es selbst noch wie aus meinem Atem riecht. Und wer da total besoffen im Garten liegt, meine Kotze stapelt sich, mein Dealer erwartet mich. Ich hab das krasse Rasgesicht, du Arschgesicht. Du wirst hab, das sag ich. Ich bin schon länger als 9 paar Tage dicht. Für mich bleibt die Realität kaum noch erkennbar. Liegt das etwa in meinen Augenrändern? Ich lasse meinen Träumen 1000 Frauen rumschlendern, die Beine spreizen. Ich bin so schizophren, also nicht mal allein am Scheißen. Ich will nicht sein wie die meisten, es kann nur eine Pizza heißen. Und du Funzgesicht, wunderst dich. Doch pass auf, wenn man über mich oder meine Jungs hier spricht. Ich bin ziemlich verwunderlich, ich hab dich gestern Nacht auch mit dem Hund erwischt. Du hast das in den Mund gekriegt, ich hab gesagt, du dummst was nicht. Ich zieh mir noch einen durch und bin nicht ohne Grund zu dicht.